Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Fremde. Die Nebeldecke hing tief über meinem Schreibtisch und verhinderte, dass ich einen Bericht schrieb, auf den Klienten ein Anrecht haben, auch wenn die Ergebnisse meiner Ermittlungen so trübe waren wie das Wetter draußen. Immerhin verirrte sich eine neue Klientin zu mir. Was haben Sie für einen Ansatz? Kommt auf die Jahreszeit an. Im Herbst benötige ich deutlich mehr Motivation, um mein Büro zu verlassen. Mehr als 2000 Franken kann und will ich nicht ausgeben. Immerhin, mit 2000 machen Sie mich mindestens 5 Minuten lang glücklich. Womit kann ich dienen? Es geht um einen Mann. Darauf wäre ich nie gekommen. Nicht, was Sie jetzt denken. Ich bin glücklich verheiratet, schon seit vielen Jahren. Natürlich reizt mich manchmal der Gedanke an ein Abenteuer. Aber die Männer sind alle so kompliziert heutzutage. Und ich soll Ihnen jetzt für 2000 Franken ein Abenteuer bieten? Nein, nein, nein. Vor 3 Jahren traf ich in Spanien einen Mann. Und seither geistert er durch Ihre Träume und benetzt die Bettwäsche. Ach, was Sie schon wieder denken. Nein, nein, nein. Der Mann war damals in Not. Es war an einem späten Nachmittag. Ich schaute mir die Auslagen einiger Schaufenster an. Da näherte er sich und sprach mich an. Sie sind doch aus der Schweiz, nicht wahr? Sie müssen mir helfen. Ich bin auf der Flucht. Da vorne ist ein Polizeiposten. Soll ich mitkommen? Ich kann ein wenig Spanisch. Nein, nein, nein. Keine Polizei. Helfen Sie mir. Ich muss zurück in die Schweiz. Ganz dringend. Aber ich habe keine Papiere bei mir. Sie sind doch mit dem Auto hier, oder? Ja, das geht nicht. Das würde mein Mann nicht zulassen. Mein Mann ist Beamter. Er macht so etwas nicht. Mist. Können Sie mir wenigstens ein wenig Geld borgen? 200 wären schon eine große Hilfe. So viel habe ich nicht bei mir. Ja, ich kann Ihnen 100 Franken borgen. Schreiben Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse auf. Ja, aber sicher. Danke. Leider fällt es mir schwer zu schreiben. Also, um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Ich hatte einen Unfall und seither weiß ich nur noch, dass ich ganz dringend zurück in die Schweiz muss. Ja, ich sehe schon. Sie glauben mir nicht. Trotzdem, vielen Dank für das Geld. Ich glaubte ihm kein Wort, aber der Mann tat mir leid. Und jetzt möchten Sie den Hunderter mit Zins und Zinseszins zurück? Nein, nein, nein. Ich hatte die Episode beinahe schon vergessen. Aber vor einer Woche sah ich das Foto in der Zeitung. Das war seltsam. Ich erkannte ihn sofort. Hier, sehen Sie. Unbekannter Toter. Vor 2 Tagen wurde die Leiche eines unbekannten Mannes aus dem See geborgen. Und Sie möchten jetzt wissen, wie der Mann aus Spanien in unseren See kam? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der gleiche Mann ist. Waren Sie schon bei der Polizei? Nein. Wieso sollte ich? Weil die Polizei froh um jeden Hinweis ist. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich gehe nicht zur Polizei. Mein Mann und ich, wir hatten bis jetzt nie etwas mit der Polizei zu tun. Aber der Gedanke, dass es sich bei dem Toten um Ihre Ferienbekanntschaft handelt, lässt Sie nicht los. Richtig, richtig, richtig. Ach, ich gebe ja zu, dieser Mann reizte mich. Er strahlte etwas Abenteuerliches aus. Aber es ist wirklich nichts passiert. Nur ein scheuer Kuss. Also genau genommen ein sehr leidenschaftlicher Kuss. Aber sonst nichts. Ein paar Berührungen, Sie verstehen. Ach, ich war ganz außer mir. Ich nickte verständnisvoll. Frau Schmidt ließ den Zeitungsausschnitt und eine Handynummer in meinem Büro. Ihr Mann durfte von ihrer amorösen Geschichte natürlich nichts erfahren. Ich redete über Verschwiegenheit, während ich den Vorschuss zählte. Mit voller Brieftasche machte ich mich auf den Weg ins Präsidium. Na, Maloney, haben Sie gesehen, wie Millionen von Menschen vor dem Fernseher saßen, nur um uns bei der Arbeit zuzuschauen? Der Polizeiberuf gehört zu den spannendsten und anforderungsreichsten Berufen, Maloney. Eine solche Live-Sendung wird es über Sie nie geben. Niemand will Ihnen stundenlang beim Schnarchen zuschauen. Apropos Schnarchen. Ich vermute mal, dass die unbekannte Leiche, die vor einer Woche aus dem See gefischt wurde, noch immer der Identifizierung harrt. Hier harrt niemand, Maloney. Die Leiche hat längst seinen Namen. Winkler, Ulrich, ein Schreiner, 58 Jahre alt. Und die Todesursache? Nichts Ungewöhnliches, Maloney. Der Mann ist vermutlich gestürzt, ist mit dem Kopf aufgeschlagen und anschließend ins Wasser gefallen. Er starb an einer Kopfverletzung. Hört sich nach Mord an. Das hört sich nach einem Unfall an, Maloney. Der Mann war besoffen. Er war fast immer besoffen. Seine Ex-Frau hat uns das bestätigt. Sonst noch was, Maloney? In einer halben Stunde beginnt der fünfte Teil unseres Schulungsprogramms. Wie aus einem griesgrämigen Beamten ein fröhlicher Fernsehstar wird. Faszinierend, Maloney. Die sagen einem genau, was man sagen muss, um damit anzukommen. Er warf sich in Pose und setzte sein zweites Gesicht auf. Es sah aus wie die Grimasse eines Politikers, der zu oft wiedergewählt worden war. Glücklicherweise hielt er die Anstrengung nicht sehr lange durch und schon nach wenigen Sekunden verwandelte sich sein Antlitz wieder in jenes des miesepetrigen Beamten. Wenig später traf ich auf die ebenfalls nicht sehr fröhliche Ex-Frau des Toten. Der Schokoladenkuchen hier ist einfach eine Sünde. Und was für eine. Sie müssen unbedingt ein Stück probieren. Danke, aber Schokolade stopft meine Gedärme. Aber Sie können doch nicht einfach nur herumsitzen. Trinken Sie wenigstens ein Bier. Seit ein paar Wochen kann man hier auch Alkohol trinken. Leider, muss ich sagen. Vorher sah man hier fast keine Männer um diese Zeit. Jetzt sitzen Sie da und trinken. Ach, das erinnert mich an Ulrich. Er hat einige Male versucht, mit dem Trinken aufzuhören. Und jetzt ist er ertrunken. Das ist ein Schicksal, nicht wahr? Ihr Mann starb vermutlich an einer Schädelverletzung. Ja, ich weiß, er ist umgefallen. Oder jemand hat ihm eins auf den Schädel gegeben. Sie meinen, aber wer sollte so etwas tun? Mein Ex-Mann trug nie viel Geld auf sich. War Ihr Ex-Mann längere Zeit im Ausland? In Spanien? Ulrich? Nein. Ulrich reiste nicht gerne. Mit mir fuhr er ab und zu nach Österreich. Aber er ist nie in ein Land gereist, in dem er sich nicht auf Deutsch verständigen konnte. So, und jetzt müssen wir etwas bestellen. Die anderen Gäste schauen uns bereits an. Dann nehme ich einen Whisky. Um diese Zeit? Nein, das kann ich nicht akzeptieren. Die Leute glauben sonst, ich sei wieder mit einem Alkoholiker liiert. Ich bestelle Ihnen einen Schwarztee. Der ist männlich genug. Sie ließ sich nicht davon abbringen. Ich schluckte das Gebräu und überredete Frau Winkler, mir ein Foto ihres verblichenen Ex-Gatten zu überlassen. Sie betonte noch einmal, wie ungern ihr Mann verreiste, und ich fragte mich, wen wohl meine Klientin in Spanien angetroffen hatte. Meine Klientin legte Wert darauf, dass wir uns an abgelegenen Schauplätzen trafen, damit ihr Mann keinen Verdacht schöpfte. Ich schlug eine gemütliche Bar in einer Nachbarstadt vor. Sie aber wollte unbedingt zum Flughafen. Mein Mann fliegt nicht gerne, deshalb fühle ich mich hier sicher. Was haben Sie herausgefunden? Der Tote war Schreiner und nie in Spanien. Das ist seltsam. Ich habe übrigens ein Foto gefunden, auf dem der Mann abgebildet ist. Eher zufällig, ein Schnappschuss meines Mannes. Hier, der Mann an der Strandbar. Das ist er. Sieht den Toten verblüffend ähnlich. Muss aber ein anderer gewesen sein. Ja, vielleicht führte der Schreiner ein Doppelleben. Vielleicht ist die Ähnlichkeit nur zufällig, so etwas kann vorkommen. Manche Menschen sind einfach nicht originell genug. Nein, so etwas glaube ich nicht. Ach, ich hätte mit dem Mann eingehender reden müssen. Aber ich kriegte es mit der Angst. Dieser Mann verunsicherte mich. Ich wurde willenlos. Ich hätte alles für ihn getan. Wie viel Geld haben Sie ihm gegeben? Zuerst 100, danach 500. Danach? Ja. Wir waren intim, aber das ist schon so lange her. Aber irgendwie bin ich es ihm schuldig, etwas für ihn zu tun, wenn er ermordet worden ist. Wir wissen nicht einmal, ob es sich um den gleichen Mann handelt. Da ist etwas in mir drin, das sagt mir, dass ein Verbrechen geschehen ist. Etwas in mir drin sagte mir, dass ich Hunger hatte. Ich ging in ein Steakhouse und ließ mir blutendes Fleisch auf einem Teller servieren. Anschließend ging es mir wieder besser. Ich trank einen Espresso und machte mich auf den Weg in die Schreinerei, in der Ulrich Winkler bis zu seinem Tod gearbeitet hatte. 5 Jahre habe ich mit ihm zusammengearbeitet. Er hat mir einiges beigebracht und ich habe dafür gesorgt, dass nichts passierte. Was hätte passieren können? Nun, Ulrich hat immer mehr getrunken. Auch während er arbeitete. Das ist nicht ungefährlich für einen Handwerker. Verstehe. Was meinte der Chef dazu? Er wusste von Ulrichs Alkoholproblem. Alle wussten es. Aber der Mann war beinahe 60. sollte man ihn auf die Straße stellen. Er hätte nie mehr eine Stelle gekriegt. Hat sich Herr Winkler in den Tagen vor seinem Tod ungewöhnlich verhalten? War er nervös oder hatte er vor etwas Angst? Jetzt, wo Sie es sagen, fällt es mir wieder ein. Das war 3 Tage, bevor er nicht mehr zur Arbeit erschien. Er erhielt einen Anruf, hier in der Schreinerei. Dieser Anruf muss ihn beunruhigt haben. Er war bleich, hatte Schweiß auf der Stirn und er wirkte irgendwie abwesend. Ich machte mir ein paar Notizen. Der junge Mann wusste nicht, wer angerufen hatte, doch der Anruf war ein erstes Indiz dafür, dass sich Winkler vor seinem Tod vor etwas oder jemanden fürchtete. Ich verabredete mich mit seiner Ex-Frau erneut zu einem Schokoladenkuchen. Na sehen Sie, es wird bereits getuschelt über uns. 2 Mal mit dem gleichen Herrn im Café und schon denken alle an eine Affäre. Nicht alle. Ich denke bloß an Ihren Ex-Mann. Ich weiß. Jetzt, da er tot ist, hat er all die Aufmerksamkeit, die er als lebender Mensch und Schreiner nie hatte. Alle sind sie gierig nach der Sensation. Ist das nicht beschämend? Ich bin gierig, darauf zu wissen, weshalb und von wem Ihr Ex-Mann ermordet worden ist. Ach, übertreiben Sie nicht. Wer sollte meinen Ex-Mann ermorden? Schauen Sie sich dieses Foto an. Ist das Ulrich? Das ist aber seltsam. Er war nie an einem Strand. Aber der Mann auf dem Foto ist Ihr Ex-Mann? Na, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Aber ehrlich gesagt, habe ich meinen Ex nie in Badehosen gesehen. Das Foto muss entstanden sein, nachdem wir uns getrennt haben. Aber was macht er bloß an dem Strand? Nein, das ist nicht Ulrich. Sehen Sie, der Mann trinkt Cola. Ulrich trank nie Cola. Ehe sie mir wieder einen Schwarztee bestellen konnte, stand ich auf und ging. In meinem Büro roch es nach alter Pizza. Schließlich fand ich das gute Stück in einer Schreibtischschublade. Ich öffnete das Fenster und schmiss den alten Kuchen hinaus. Niemand bedankte sich. Auch nicht, als ich zur Polizei ging und mich selbst anzeigte. Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Scherze, Maloney. Meinetwegen können Sie so viele Esswaren, wie Sie zu kaufen vermögen, auf die Straße schmeißen. Viel kann es sowieso nicht sein. Ich dachte daran, dass auch die trägsten Polizisten ab und zu etwas leisten möchten. Sie aber vergammeln hier im Präsidium und alles, was sie zustande bringen, ist schlechte Luft. Jetzt reicht es aber. Wenn Sie wüssten, Maloney, mit was für Idioten wir es täglich zu tun haben. Nehmen Sie zum Beispiel diesen Volltrottel hier. Meinen Sie mich? Und ob ich Sie meine? Bin ja auch dafür, dass Leute wie Sie irgendwie in diese Gesellschaft integriert werden müssen. Aber nur, wenn Sie dafür gewilligt sind, Mund halten. Ich wurde bestohlen. Ich halte nicht den Mund. Ich zahle Steuern. Ich lebe hier und habe 3 gesunde Kinder, die alle in diesem Land aufwachsen, zur Schule gehen und das sonst ganz normal sind. Ich möchte, dass meine Anzeige ernst genommen wird. Was denn für eine Anzeige? Hat man Ihnen den Verstand geraubt? Kein Wunder, das passiert allen, die freiwillig zur Polizei gehen. Dieser Mann behauptet, bestohlen worden zu sein. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Dieser Mann behauptet weiter, den Dieb erkannt zu haben. Das ist schon eher ungewöhnlich. Doch jetzt kommt es, Maloney. Er glaubt, dass der Dieb kein geringerer als Ulrich Winkler ist. Eine Leiche, die Leute beraubt. Ganz was Neues. Mir ist es egal, ob dieser Mann noch lebt oder nicht. Ich möchte meine Brieftasche wieder haben. Der Dieb sieht aus wie der tote Winkler. Ja, sicher. Ich habe das Foto in der Zeitung gesehen. Er muss es sein. Oder sein Zwillingsbruder. Winkler hat einen Zwillingsbruder. Einer, der immer nüchtern blieb, während der andere sauft. Das ist Unsinn, Maloney. Winkler wurde zwar als Zwilling geboren, aber sein Bruder starb wenige Tage nach der Geburt. Beide sind jetzt tot und der Verdacht damit erledigt. Verschwinden Sie endlich, Sie miserabler Zeuge, Sie! Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe den Dieb erkannt. Mir ist es egal, ob er tot ist. Ich will mein Geld wieder haben. Der Polizist faltete ein Formular zu einem monströsen Gerät, das wie ein Fahrrad mit Flügeln aussah. Er ließ es mit viel Anlauf durch die Luft fliegen. Es donnerte ungebremst in eine Beamtin, die sogleich ihre Waffe zückte und ein paar Löcher in die Decke ballerte. Ich ging in Deckung und der Zeuge fluchte Verwünschungen durch den Raum. Ich verbrachte einen Tag damit, mich mit netten Menschen zu unterhalten, die alle etwas gemeinsam hatten. Sie sammelten gerne Daten und verbrachten die meiste Zeit ihres Lebens in schlecht gelüfteten Archiven. so auch jene Frau, die mir über die Winkler-Zwillinge Auskunft geben konnte. Die Angaben sind teilweise widersprüchlich. Man müsste die Leute befragen, aber die sind alle tot oder erinnern sich nicht mehr. Sicher ist, dass Zwillinge geboren wurden. Und ebenso sicher, dass einer der Zwillinge wenige Wochen nach der Geburt nicht mehr in den Akten auftauchte. Aber es existiert kein Totenschein. Ja, soweit ich das überblicken kann, nicht. Wie sagten Sie gleich, ist Ihr Name? Ganz angenehm, wenn er von der richtigen Person ausgesprochen wird. Sie sind ein Spielverderber. Ich könnte Ihnen in ein paar Tagen alles über Ihre Herkunft und Ihre Ahnen erzählen. Vielleicht haben Sie ja auch heimlich einen Zwilling. Ich habe mir immer einen gewünscht, der für mich gewisse Arbeiten übernehmen könnte. Aber vermutlich sind meine Gene ziemlich einmalig. Was sind Sie für ein Sternzeichen? Eine Stechmücke und im Aszendent Einhorn. Tatsächlich. Ist das chinesisch oder was? Eher außerirdisch. Sie erwähnten am Telefon etwas von einer Sekte. Ja, genau. Die leuchtenden Wiedergänger. Eine Sekte, die in den 30er Jahren einige Anhänger hatte. Unter anderem auch die Mutter der Winkler. Zwillinge. Und was hat das mit dem verschwundenen Zwilling zu tun? Die leuchtenden Wiedergänger glaubten daran, dass das Ende der Welt naht, wenn in ihren Reihen der Zwillinge geboren werden. Das wäre ein Grund, einen der beiden loszuwerden. Ja, vielleicht hat Frau Winkler die Welt vor dem Untergang gerettet. Wie sind Sie an all die Informationen gekommen? Ist das alles in Computern gespeichert? Ach, Computer, Bücher und viele Assoziationen. Mir macht es Spaß, in der Vergangenheit anderer Menschen zu wühlen. Geben Sie mir wenigstens einen Anhaltspunkt. Die Namen Ihres Vaters oder Ihrer Großmutter. Es kann auch eine Tante sein oder meinetwegen ein Hund. Oder eine Katze. Oh, nur ein klitzekleiner Anhaltspunkt. Bitte. Ich verließ die Dame und ging in die Schreinerei. Es war diesmal erstaunlich ruhig. Nur ein Mann feilte ein wenig an einem Stück Holz herum. Winklers Kollege machte mich auf etwas aufmerksam. Erst ist es mir gar nicht aufgefallen, aber dann sah ich es. Jemand war an Ulrichs Garderobenschrank. Die Tür ist plötzlich offen und es scheint so, als habe jemand den Schrank geleert. Vielleicht der Chef oder der Hauswart. Die wissen von nichts. Was bewahrt der Herr Winkler in dem Schrank auf? Nichts Besonderes. Kleidung, ein paar Schuhe, vielleicht auch etwas Geld. Ich habe immer etwas Geld im Schrank. Klingt nach Diebstahl. Der Schrank wurde nicht aufgebrochen. Das Schloss ist intakt. Entweder benutzte jemand den Originalschlüssel oder er kennt sich aus im Knacken solcher Schlösser. Ich habe im Fernsehen gesehen, wie leicht solche Schlösser mit einer Hutnadel zu öffnen sind. Aber wer trägt heutzutage eine Hutnadel mit sich herum? Ich schaute mir den Garderobenschrank an und fand keinerlei Anzeichen dafür, dass der Schrank gewaltsam geöffnet worden war. Während ich es mir in einer Bar gemütlich machen wollte, klingelte mein Handy. Und Frau Winkler teilte mir mit aufgeregter Stimme mit, dass sich jemand in der Wohnung ihres Ex-Mannes befinde. Ich traf sie im Treppenhaus. Das ist unheimlich. Ich habe den Auftrag, Ulrichs Wohnung zu räumen. Schließlich hat er keine Verwandten mehr. Was kann das sein? Ein Einbrecher? Sieht mir nicht nach einem Einbruch aus. Die Wohnungstür ist intakt und übers Fenster wird er nicht gekommen sein. Wie lange ist da schon jemand drin? Etwa seit einer halben Stunde. Das ist kein Einbrecher. Die brauchen in der Regel nicht mehr als 10 Minuten, um alles durchzustöbern und wieder zu verschwinden. Aber wer ist es dann? Machen Sie sich auf eine Überraschung gefasst. Sie sagten doch am Telefon, dass Sie die Polizei verständigt hätten. Ja, das habe ich. Oh Mist, die können ja nicht ins Haus. Die warten sicherlich unten. Um diese Zeit ist doch kaum jemand zu Hause. Und diejenigen, die zu Hause sind, öffnen niemandem. Sie ging nach unten und öffnete die Haustür. Ein wutschnaubender Beamter wuchtete seinen Körper die Treppe hoch und stellte sich neben mich. Er fluchte leise vor sich hin, während ich ihm erklärte, wen ich in der Wohnung vermutete. Frau Winkler wurde ein wenig weiß im Gesicht. Die Farbe veränderte sich kaum, als der Beamte in die Wohnung stürmte. Im Namen des Feierabends, Sie sind verhaftet. Nicht schießen, ich ergebe mich. Wände über den Kopf und Rücken an die Hand. Das geht nicht, ich kann kein Yoga. Das darf nicht wahr sein. Ulrich, was machst du hier? Bitte führen Sie mich aufs Präsidium, ich kann nicht mehr. Was soll das? Sie sehen aus wie dieser Winkler. Weshalb sind Sie nicht tot? Ist das ein Doppelgänger, Valoni? Das ist der echte, der trinkende Schreiner. Ich habe damit aufgehört. Von einer Minute auf die andere. Ich bin trocken. Aber ich fühle mich so elend wie nie zuvor. Du trinkst nicht mehr, Ulrich. Möchtest du mich noch einmal heiraten? Er möchte zuerst einen Mord gestehen. Den Mord an seinem Zwillingsbruder. Was für ein Mord, Maloney. Was für ein Zwilling, Maloney. Weshalb ist dieser Mensch wieder am Leben? Habe ich einen Fortschritt der Medizin verpasst? Er rief mich an. Mehrmals. Zuerst dachte ich, er verwechselt mich. Er mache einen Scherz. Aber die Stimme klang vertraut. Es war meine Stimme. Und dann erzählte er die Geschichte, die mir meine Mutter immer verschwiegen hat. Er war mein Zwillingsbruder. Meine Mutter hat ihn weggegeben. Er muss ein schreckliches Leben gehabt haben. Er wollte sich rächen. Bei mir rächen. Ich dachte, ich könne mit ihm reden, aber er ließ nicht mit sich reden. Er wollte mich umbringen. Er zückte ein Messer. Ich schlug mit einem Stück Holz zu. Zweimal. Ich konnte doch nicht ahnen, dass er davon stirbt. Du hast deinen Zwillingsbruder getötet? Das ist ja entsetzlich! Das ist nicht nur entsetzlich, es ist auch völlig unverständlich. In den Akten steht, dass der Zwillingsbruder starb, als er wenige Wochen alt war. Die Tat ist deshalb längst verjährt. Seltsam ist aber, dass der Zwillingsbruder sie mit einem Messer bedroht haben soll. Babys machen so etwas in der Regel nicht. Die schreien nur nervtötend. Es gelang uns erst nach gut 2 Stunden, ihm die tatsächlichen Vorfälle so zu schildern, dass er daraus logische Schlussfolgerungen ziehen konnte. Eine dieser Schlussfolgerungen bestand darin, dass er Winkler Handschellen verabreichte. Frau Winkler verstand die Welt nicht mehr. Und meine Klientin war dermaßen traurig über den Umstand, dass ihre Ferienliebe tot war, dass sie den Rest des Honorars in meinem Namen an eine Tierschutzorganisation überwies. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Fremde.